Herr der Ringe von John Ronald R. Tolkien. Folge 30. Zu guter Letzt. Rings um die Hügel wüteten die Heere von Mordor. Rot glühte die Sonne. Und unter den Schwingen der Nazgul fielen die Schatten des Todes dunkel auf die Erde. Aragorn stand unter seinem Banner, stumm und unbeugsam. Auf der Kuppe des Hügels stand Gandalf, weiß und kalt, und kein Schatten fiel auf ihn. Die Adler! Sie kommen! Die Adler kommen! Da kam Gwaihir, der Herr der Winde, und Landrowal, sein Bruder, der größte aller Adler des Nordens. Ihm folgten auf den Flügeln eines aufkommenden Windes alle ihre Untertanen. Genau auf die Nazgul stießen sie zu, und das Rauschen ihrer Flügel war wie ein Sturm. Da sind sie, die Adler des Nordens! Seht! Doch die Nazgul wandten sich ab und flohen, denn sie hörten einen Schreckensruf aus dem dunklen Turm. Und im selben Augenblick erschauerten alle Heere von Mordor. Die Macht, die sie antrieb, war von ihnen gewichen, und sie begannen sich zu fürchten. Die Heerführer des Westens und die Ritter von Gondor, die Reiter von Rohan und die Dunedain drängten von den belagerten Hügeln zwischen die Feinde. Bleibt stehen, Menschen des Westens, bleibt stehen und wartet ab! Dies ist die Stunde des Schicksals! Und während er noch sprach, schwankte die Erde unter seinen Füßen. Die Türme der Wehr wankten, neigten sich und stürzten ein. Der mächtige Festungswall zerbarst, das schwarze Tor brach auseinander und aus weiter Ferne kam ein gewaltiges, grollendes Donnern. Saurons Reich hat geendet. Der Ringträger hat seine Aufgabe erfüllt. Und als die Heerführer nach Süden blickten, sahen sie ein riesiges Schattengebilde, eine große drohende Hand, schreckenerregend, aber machtlos. Denn während sie im blitzgekrönten Himmel noch über ihnen schwebte, fiel sie in sich zusammen und wurde weggeblasen. Eine große Stille trat ein. Zweimal hast du mich getragen, Gwaihir, mein Freund. Alle guten Dinge sind drei. Wir müssen schneller sein als jeder Wind und die Nazgul überflügeln. Frodo und Sam standen noch immer am Kraterrand, dort, wo Gollum mit dem Ring in die Tiefe gestürzt war. Sam legte Frodos verwundete Hand an seine Brust. Ich bin froh, dass du hier bist, Sam. Am Ende aller Dinge. Ja. Ich bin bei dir, Herr. Und du bist bei mir. Und die Fahrt ist zu Ende. Wir sind umringt von Zerstörung. Es gibt kein Entkommen, Sam. Wie wär's, wenn wir ein bisschen weiter gingen? Weg von diesen Schicksalsklüften. Komm, Herr Frodo. Lass uns den Pfad hinuntergehen. Als sie am Fuß des Berges waren, riss die Wand des Kegels auf und ein feuriger Auswurf floss langsam, aber wie ein Wasserfall donnernd an der östlichen Bergseite hinab. Frodo und Sam konnten nicht weitergehen. Ein Regen heißer Asche fiel auf sie nieder. Sam hielt noch immer die Hand seines Herrn und streichelte sie. In was für einer Geschichte sind wir nur gewesen, Herr? Ich wünschte, ich könnte sie hören, wenn sie einst erzählt wird. Glaubst du, sie werden sagen, jetzt kommt die Geschichte des neunfingerigen Frodo? Und von dem Ring des Schicksals? Alle werden still sein, wenn sie sie hören. So sah sie Gwaihir mit seinen scharfen Augen, als er mit dem wilden Wind daherbrauste und in der Luft kreiste. Zwei kleine Gestalten, verlassen, Hand in Hand, während die Welt unter ihnen bebte. Und er sah sie hinfallen, erschöpft oder erstickt von Qualm und Hitze, die Augen vor dem Tod verschließend. Und Gwaihir stürzte herab, und Landroval und Meneldor, der Schnelle, stürzten herab. Und wie in einem Traum wurden die Wanderer emporgehoben und davongetragen aus der Dunkelheit und dem Feuer. Als Sam erwachte, merkte er, dass er auf einem weichen Bett lag. Über ihm wiegten sich sanft breite Buchenzweige und durch ihre jungen Blätter schimmerte Sonnenlicht, grün und golden. War das ein Traum? Es war kein Traum. Wo sind wir? In Ithilien. In der Obhut des Königs. Und er erwartet euch. Gandalf? Nun, Meister Sam weiß, wie fühlt ihr euch? Ich glaubte, du seist tot. Außerdem glaubte ich sei auch tot. Was ist mit der Welt geschehen? Ein großer Schatten ist dahingegangen. Aber wie geht's dem Herrn Frodo und seiner armen Hand? Er hat eine grausame Zeit gehabt. Aber sonst ist er wieder in Ordnung. Herr Frodo. Sam. Ist es nicht bald Mittag? Mittag? Richtig. Ich habe großen Hunger. Dann kommt. Ihr sollt mit dem König essen. Zum König? Was für ein König? Der König von Gondor und der Herr der westlichen Lande. Er hat sein ganzes altes Reich wiedergewonnen. Als sie gewaschen waren und angezogen, traten sie heraus auf eine grüne Wiese. Vor ihnen rann ein Bach zwischen blühenden Ufern, Ritter in strahlenden Rüstungen waren zu sehen und Wachtposten in Silber und Schwarz, von denen sie ehrerbietig gegrüßt wurden. Langes Leben den Halblingen. Rühmt sie mit großem Preis. Frodo und Samwise. Das rote Blut schoss ihnen ins Gesicht. Und mit Staunen gingen Frodo und Sam weiter und sahen drei hohe Sitze auf dem grünen Rasen aufgebaut. Hinter dem höchsten Thron in der Mitte entfaltete sich eine große Standarte und dort blühte ein weißer Baum auf einem schwarzen Fels unter einer schimmernden Krone und sieben glitzernden Sternen. Auf dem Thron saß ein Mann im Panzerhemd, ein großes Schwert lag auf seinen Knien, aber er trug keinen Helm. Als sie näher kamen, stand er auf und da erkannten sie ihn. Na, also wenn das nicht allem die Krone aufsetzt. Streiche oder ich schlafe immer noch. Ja, Sam, Streicher. Es ist ein weiter Weg von Bre gewesen, wo du mich nicht leiden konntest. Ein weiter Weg für uns alle. Doch für euch war er der dunkelste. Und dann nahm er sie beide an den Händen und führte sie zu dem Thron, setzte sie links und rechts neben sich. Und dann weinte Sam. Und das ganze Heer weinte und lachte, als Sam wieder lachte. Schließlich endete der frohe Tag, und als die Sonne untergegangen war und der runde Mond langsam über den Nebeln des Anduin aufstieg und durch die raschelnden Blätter schimmerte, saßen Frodo und Sam unter den raunenden Bäumen, und sie unterhielten sich bis tief in die Nacht mit Merry und Pippin und Gandalf, und nach einer Weile gesellten sich Legolas und Gimli zu ihnen, und irgendwann begann Legolas ein Lied zu singen. Süß sind die Stimmen der elbischen Rufer, ewig grün ist das letzte Ufer der Insel Eresse, die kein Mensch erreicht hat, der Elbenfreistadt. Und dann zog Legolas, die letzten Worte singend, den Berg hinunter. Da brachen auch die anderen auf und gingen schlafen. und das Heer bereitete sich vor, nach Minas Tirith zurückzukehren. Zweifel und große Furcht lasteten auf den Menschen in Minas Tirith. Ihre Tage waren wenig hoffnungsvoll und jeden Morgen erwarteten sie Unglücksbotschaften. Tot lag der König von Rohan in ihrer Feste und der neue König, der in der Nacht zu ihnen gekommen war, war wieder in den Krieg gezogen. Als die Heerführer zwei Tage fort waren, bat Frau Eowyn die Frauen, die sie pflegten, ihr Kleider zu bringen. Sie konnte nicht länger untätig liegen. Sie fragte nach dem Befehlshaber der Stadt und wurde zu Faramir, dem Truchseß, gebracht. Missversteht mich nicht, Herr. Nicht mangelnde Pflege bekümmert mich. Aber ich kann nicht länger träge daliegen, untätig und eingesperrt. Ich suchte den Tod in der Schlacht, aber ich bin nicht gestorben und die Schlacht geht weiter. Was möchtet ihr, dass ich tue, Herrin? Auch ich bin Gefangener der Heiler. Aber ich möchte nicht geheilt werden. Ich will in den Krieg reiten und sterben. Es ist zu spät, Herrin, den Heerführern zu folgen. Ihr und ich, wir müssen die Stunden des Wartens mit Geduld tragen. Sie antwortete nicht, doch als er sie anschaute, schien ihm, dass sich etwas in ihr veränderte. Als ob bitterer Frost vor der ersten Vorahnung des Frühlings zurückwich. Wenn ihr in diesem Haus bleibt und euch ausruht, Herrin, würde es meine Sorgen erleichtern, wenn ihr mit mir reden oder zuweilen spazieren gehen würdet? Wie könnte ich eure Sorgen erleichtern, Herr? Es mag sein, dass nur noch wenige Tage bleiben, bis sich die Dunkelheit auf unsere Welt senkt. Doch würde es mein Herz erleichtern, wenn ich euch sehen könnte, solange die Sonne scheint. Auf mir liegt der Schatten, Herr. Erwartet nicht Heilung von mir. Ich bin eine Kriegerin. Und meine Hand ist unsanft. Doch danke ich euch dafür, dass ich zumindest draußen spazieren gehen darf. Von diesem Tage an gingen beide oft miteinander auf dem Wald spazieren oder sie saßen unter einem der grünen Bäume, bald schweigend, bald im Gespräch. Und eines Tages standen sie wieder so auf dem Wall und ein starker Wind erhob sich und wehte und ihre Haare, rabenschwarz und golden, flatterten und vermengten sich in der Luft. Und ehe die Sonne den Mittagspunkt überschritten hatte, kam aus dem Osten ein großer Adler geflogen und er brachte die Nachricht vom Sieg. Das Volk sang in allen Straßen und machte sich bereit für die Ankunft des Königs. Merry wurde zum König nach Ithilien gerufen, aber Faramir ging nicht, denn er hatte das Amt des Truchseß übernommen. Und Eowyn ging auch nicht, obwohl ihr Bruder Botschaft geschickt hatte. Eowyn, warum bleibt ihr hier? Wisst ihr das nicht? Ihr geht nicht, weil nur euer Bruder euch rief und es euch jetzt keine Freude bereiten würde, Herrn Aragorn in seiner Siegerehre zu sehen. Oder weil ich nicht gehe und ihr mir nahe sein wollt. Und vielleicht aus beiden Gründen. Und ihr selbst vermögt euch nicht zu entscheiden. Eowyn, liebt ihr mich? Ich wünschte, von einem anderen geliebt zu werden. Und ich will keines Mannes Mitleid. Ich biete euch kein Mitleid an. Denn ihr seid eine edle und tapfere Frau. Und ihr seid eine schöne Frau. Und ich liebe euch, Eowyn. Da wandelte sich Eowyns Herz und sie begann zu verstehen. Und ganz plötzlich verging ihr Winter und die Sonne beschien sie hell. Nicht länger wünsche ich, Königin zu sein. Und ich werde kein König. Dennoch will ich die weiße Herrin von Rohan ehelichen, wenn es ihr Wille ist. Und Faramir nahm Eowyn in seine Arme und küsste sie. Bald kam der Abend, an dem des Königs Zelte auf dem Felde vor der Stadt zu sehen waren. Die ganze Nacht brannten Lichter, denn alles wartete auf die Morgendämmerung. Und als die Sonne aufging, da läuteten alle Glocken, alle Banner entrollten sich und alle Heerführer des Westens führten ihre Heere in die Stadt. Und Faramir traf Aragorn in der Mitte seiner Gefährten und kniete vor ihm nieder. Der letzte Truchseß von Gondor bittet um Erlaubnis, sein Amt zu übergeben. Das Amt ist nicht beendet. Und es soll deines und deiner Erben sein, solange mein Haus besteht. Walte nun deines Amtes, Faramir. Menschen von Gondor, hört jetzt den Truchseß des Reiches. Seht, einer ist gekommen und hat Anspruch auf die Königswürde. Hier ist Aragorn, Arathorns Sohn, Stammeshaupt der Dunedain von Arnor, Heerführer des Westens, Träger des Sterns des Nordens und des neu geschmiedeten Schwerts. Faramir brachte Aragorn die Königskrone, aber der nahm sie nicht entgegen. Der Ringträger sollte sie ihm geben und Gandalf sie ihm aufs Haupt setzen. Das sollte sie auszeichnen. Ihr Sieg war es und ihre Mühe und ihre Tapferkeit. Sehet den König! Und so begann die Herrschaft von Aragorn, dem König Elessar. Die Häuser füllten sich mit Männern und Frauen und dem Lachen von Kindern und kein Fenster in Minas Tirith war mehr öde und kein Hof mehr verlassen. So vergingen frohe Tage und es kam zu einem langen Abschied. Die Gefährten dachten daran, endlich in ihre Heimat zurückzukehren. Gimli und Legolas wollten im Fangornwald die verborgenen Orte aufsuchen, sie hatten es doch einander versprochen. Die Hobbits und Gandalf kamen nach langer Wanderung eines Abends über die Hochmoore und standen, wie es Wanderern immer schien, ganz unvermutet am Rande von Bruchtal. Zuallererst machten sie sich auf die Suche nach Bilbo. Sie fanden ihn allein in seinem Zimmer. Es war übersät mit Papieren und Federn und Pinseln. Bilbo saß auf seinem Sessel vor einem kleinen Feuer. Er sah sehr alt aus, aber friedlich und schläfrig. Hallo. Hallo. Ihr seid also zurückgekommen. Und morgen ist mein Geburtstag. Wie klug von euch. Wisst ihr eigentlich, dass ich 129 werde? In einem Jahr, wenn ich am Leben bleibe, ziehe ich mit dem alten Tuck gleich. Nach der Feier von Bilbos Geburtstag blieben die Hobbits noch ein paar Tage in Bruchtal. Sie saßen viel mit ihrem alten Freund zusammen und erzählten ihm abwechselnd alles, an was sie sich von ihren Fahrten und Abenteuern erinnern konnten. Zuerst tat er so, als schriebe er sich manches auf. Aber oft schlief er ein und wenn er aufwachte, sagte er, wie herrlich, herrlich, wie wundervoll. Aber wo waren wir eigentlich stehen geblieben? Bald nahmen sie Abschied von Bilbo und er schenkte Frodo seinen Mithril-Panzer und sein Schwert Stich, denn er hatte ganz vergessen, dass er das schon früher einmal getan hatte. Sam bekam einen kleinen Beutel Gold. Pippin und Merry bekamen eine Menge von guten Ratschlägen. Dabei fällt mir ein, Frodo, was ist aus meinem Ring geworden, den du mitgenommen hast? Ich habe ihn verloren, lieber Bilbo. Ich habe mich seiner entledigt, weißt du? Wie schade. Ich hätte ihn gern wieder gesehen. Nein, wie albern von mir. Deshalb bist du doch weggegangen, nicht wahr? Das ist alles so verwirrend. Ich bin so müde. Die Straße gleitet fort und fort. Weg von der Tür, wo sie begann. Zur Ferne hin, zum fremden Ort. Ihr folgenden Am nächsten Tag wanderten sie weiter und bald kam auch die Stunde des Abschieds von Gandalf. Kannst du nicht für immer bei uns bleiben, Gandalf? Meine Zeit ist vorüber. Es ist nicht länger meine Aufgabe, Dinge in Ordnung zu bringen oder den Leuten dabei zu helfen. Und was euch betrifft, meine lieben Freunde, so werdet ihr keine Hilfe brauchen. Ihr seid jetzt erwachsen. Zu den Großen gehört ihr jetzt. Und um keinen von euch habe ich Angst. Nach einer kleinen Weile kamen sie an die Stelle, an der sie vor einem Jahr Abschied von Tom Bombadil genommen hatten. Wenn ihr es wissen wollt, ich biege hier ab. Ich will ein langes Gespräch mit Tom Bombadil führen. Ein Gespräch, wie ich es mein Lebtag nicht hatte. Er ist Moossammler. Und ich war ein Stein, dessen Schicksal das Rollen war. Aber meine rollenden Tage sind beendet. Und jetzt werden wir einander viel zu sagen haben. He, Tom Bombadil, Tom Bombadonne. Ich möchte mal wissen, wie es ihm geht. Ihm geht es gut. Da kannst du beruhigt sein, Frodo. Ich möchte annehmen, dass nichts, was wir gesehen oder getan haben, ihn sehr beeindrucken würde. Abgesehen vielleicht von unserem Besuch bei den Ents. Die Ents. Merry! Die Ents und ihre Sehnsucht nach Entfrauen. Die haben wir völlig vergessen. Nein, wir haben niemanden vergessen, Merry. Lebt wohl jetzt. Nicht zum letzten Mal. Noch nicht. Auf Wiedersehen! Gandalf lenkte Schattenfell von der Straße hinunter und das große Pferd sprang über die grüne Böschung. Dann rief ihm Gandalf etwas ins Ohr und dann fegte Schattenfell auf die Höhen der Hügelgräber zu, wie ein Wind von Norden. Wenn wir zu Hause so eine Kristallkugel hätten, könnten wir alle unsere Freunde darin sehen. Und mit ihnen sprechen könnten wir auch. Das wünschte ich mir so sehr. Kommt, da vorne liegt schon Bree. Es ist nicht mehr weit bis zur Brandyweinbrücke. Mal sehen, was die im Auenland für Augen machen, wenn wir wieder auftauchen.